Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 22. März 93. Meinen Brief wirst du, wie ich hoffe, nun schon seit 8 Tagen haben. Ich hatte wieder einige ganz leidliche Tage, heute aber hat es mich wieder mitten unter der Vorlesung überfallen. Meine Existenz wird durch diese elenden Zufälle so zerrissen, dass ich in nichts recht fortfahren kann. In 4 Tagen bin ich mit meinen Vorlesungen zu Ende, und dann kann ich unsere ästhetische Korrespondenz wieder vornehmen, worauf ich mich freue. Huber hat mir geantwortet, dass die bewussten Briefe sich noch unter seinen Sachen in Frankfurt befänden und also nicht eher, als bis er dahin zurückreiste, verabfolgt werden könnten. Er will sie an mich schicken und seine Briefe wirst du mir also zuschicken. Wenn es geschehen darf, so möchte ich doch einen einzigen von denjenigen Briefen lesen, die er seit 2 bis 3 Jahren an D. geschrieben hat. Kannst du es mit deiner Zeit und D.'s Gewissen verantworten, so schreibe mir doch einen davon ab oder bitte D. mir das Original zu schicken, ehe sie es mit den übrigen einsiegelt. Es liegt mir daran zu wissen, welchen Grad der Unwahrheit gegen sie er sich erlaubt hat. Von nun an, dächte ich, könntet ihr ihn völlig vergessen und ignorieren. Wäre hier Rache nötig, so würde ich sagen, dass die F. sie reichlich an ihm ausüben wird. Übrigens ist er jetzt sehr assonnés. Er will gehört haben, dass man ihm eine Pension von 200 Talern lassen werde. 200 Karolinen hat ihm Voss in Berlin für seine politische Zeitschrift jährlich zugesagt. Mit seinem Vater steht er gut, wie er schreibt, und von seiner Mutter hofft er, sie werde sich geben. Über das Übrige mehr, wenn ich besser bin. Jetzt ist meine Schreibkraft erschöpft. Mache ja, ich bitte dich, dass dein Plan mit Jena zustande kommt. Das wäre mir eine frohe Aussicht für dieses Jahr. Es